Erster kommt herbei, ihr Völker, und hört zu. Passt auf, ihr Nationen. Die ganze Erde und alles, was auf ihr lebt, soll hören. Zweiter, denn der Herr ist sehr wütend auf alle Völker und ihre Armeen. Er hat sie verflucht und zur Tötung bestimmt. Dritter, deshalb werden ihre getöteten Menschen einfach liegen bleiben, und der Geruch ihrer Leichen wird aufsteigen. Die Berge werden vom Blut zerfließen. Vierter, alle Sterne am Himmel werden vergehen, und der Himmel wird sich wie eine Schriftrolle zusammenrollen. Alle Himmelskörper werden welken, so wie Blätter am Weinstock oder am Feigenbaum welken. Fünfter, denn mein Schwert im Himmel ist bereit. Es wird nun auf Edom herabkommen, um das Volk, das ich verflucht habe, zu richten. Sechster, der Herr hat ein Schwert, das von Blut und Fett trieft, vom Blut der Lämmer, Böcke und Widder. Denn der Herr veranstaltet ein Opferfest in Bozra und ein großes Schlachten im Land Edom. Siebter, Wildochsen, junge Stiere und starke Stiere werden zusammen mit ihnen fallen. Ihr Land wird von Blut getränkt sein, und der Boden wird voller Fett sein. Achter, denn es kommt ein Tag der Rache vom Herrn, ein Jahr der Vergeltung für das, was Zion angetan wurde. Neunter, Edoms Bäche werden zu Pech und sein Boden zu Schwefel werden, so dass das ganze Land wie brennendes Pech sein wird. Zehnter, es wird weder bei Nacht noch bei Tag verlöschen, und sein Rauch wird für immer aufsteigen. Das Land wird von Generation zu Generation verlassen bleiben, und niemand wird es jemals durchqueren. Elfte, Pelikane und Rohrdommeln werden es bewohnen, auch Eulen und Raben werden dort leben. Der Herr wird das Land mit der Messschnur der Öde und dem Senkblei der Leere vermessen, um seine Zerstörung zu zeigen. Zwölfter, niemand wird dort mehr einen König ausrufen, und alle seine Anführer werden verschwinden. Dreizehnter, in seinen Palästen werden Dornen wachsen, und in seinen Festungen werden Nesseln und Disteln sein. Diese Orte werden zu Wohnungen für Schakale und zu einem Zuhause für Strauße werden. Vierzehnter, Wildkatzen werden dort Schakalen begegnen, und Ziegengeister werden sich treffen. Nur die Lilith wird dort ruhen und einen Platz zum Ausruhen finden. 15. Dort wird die Pfeilschlange nisten und ihre Jungen ausbrüten, sie wird Eier legen und im Schatten brüten. Nur Geier werden sich dort versammeln, einer zum anderen. 16. Sucht im Buch des Herrn und lest nach, keines dieser Tiere wird fehlen, und keines wird das andere vermissen. Denn der Herr selbst hat es befohlen, und sein Geist hat sie dort versammelt. 17. Er selbst hat ihnen das Land durch das Los zugeteilt, und seine Hand hat es mit der Messschnur unter sie verteilt. Sie werden es für immer besitzen und von Generation zu Generation darin wohnen.